Warum sind an Feiertagen nächtliche Arbeiten verboten? Damit wir uns besser dem Gottesdienst und dem Heil unserer Seele widmen und uns von den Mühen ausruhen können. Eine ehrbare Belustigung ist aber nicht verboten. Zwei Aspekte, dass wir eben uns für den Gottesdienst zur Verfügung halten, sonst keine Zeit mit den Arbeiten verbringen, gibt es ja 6 andere Tage, wo man arbeitet, ja, arbeiten kann und soll, und sich von seinen Mühen ausruhen kann. 7 Tage Rhythmus, der Rhythmus, der von der Schöpfung herkommt, Gott, der am 7. Tag ausruht von all seinen Werken. Es gibt eben den Ton an für alle Zeit. So. Andere Systeme gegeben, Französische Revolution, die alles umgekrempelt hat. Manches bis heute. Die haben eine 10-Tage-Woche eingeführt und dann Kalender. Ich weiß heute nicht einmal mehr, wer das sowas gegeben hat, weil sie es natürlich nicht gehalten hat.